1. Jehoas war sieben Jahre alt, als er König wurde. 2. Im siebten Regierungsjahr Jehoas war Jehoas König und regiert 40 Jahre lang in Jerusalem, sein Mutter war siebja aus Beersheba. 3. Jehoas tat sein ganzes Leben lang, was dem Herrn Jefiel, da der Priestergejade in Unterwiesen hat. 4. Denik werden die Hohenkultstätten nicht besichtigt, so dass das Volk weiterhin dort abfährt und Raucherwerk darbracht. 5. König Jehoas weiß die Priesteren samtliches Geld, das als Weigeschenk in den Tempel des Herrn gebracht wird, so wohl das dort Schatzung auferlegt als Orch freiwillig gaben. 6. Von ihren Bekannten einzusammeln. Mit diesen Einnahmen sollten sie die Borfeligen stellen im Tempel instand setzen. 7. Doch im 23. Regierungsjahr des Königs hatten die Priester die Schäden im Tempel noch immer nicht behoben. 8. Daraufhin berief König Jehoas den Priestergejade und die anderen Priester zu sich und fragte sie, warum sie die Borfeligen stellen im Tempel nicht instand gesetzt hatten. Befahl ihnen, kein Geld mehr von ihren Bekannten anzunehmen, sondern es ausschließlich für die Reparaturen im Tempel zu verwenden. 9. Die Priester stimmten zu, kein Geld mehr direkt vom Volk anzunehmen, verpflichteten sich jedoch auch nicht mehr zur Durchführung der Reparaturen im Tempel. 10. Anschließend nahm der Priestergejade ein Kiste, bot ein Loch in ihren Deckel und stellte sie rechts neben den Altar am Eingang des Tempels des Herrn auf. Die Priester, die den Eingang bewachten, warfen dort als Geld hinein, das für den Tempel des Herrn bestimmt war. 11. Sobald sich viel Geld in der Kiste angesammelt hat, kamen der Königliche Schreiber und der Hohepriester, das im Tempel des Herrn befindliche Geld zu bundeln und zu zahlen. 12. Das gesalt Geld übergeben sie anschließend den Werkmeistern, die für die Aufsicht im Tempel des Herrn zuständig waren. Dies wiederum besalten damit die Simuluten Bauarbeiter, die im Tempel des Herrn tätig waren. 13. Soe die Mauren Steinmetz. Außerdem wird es für den Korf von Holz und Behauenen Steinen verwendet, amel Borfeligen Stellen im Tempel des Herrn zu reparieren, also für samtlich Kosten der Tempelrestaurierung. 14. Von dem Geld, das für den Tempel des Herrn gesammelt werden jedoch kein silbernen Becken, Messer, Sprengschalen, Trompeten oder ander Goldin oder Silbern Gerät für den Tempel angefertigt. 15. Stattdessen wird es ausschließlich den Arbeiten gegeben, damit sie die Reparaturen im Tempel des Herrn durchführen konnten. 16. Die Männer, denen das Geld zur Außerhalung und die Arbeiter anvertraut wird, mussten kein Rechenschaft abgeben, da man ihnen vollkommen vertraut. 17. Das Geld aus schulden sondapfen wird jedoch nicht für den Tempel verwendet, sondern stand den Priestern zu. 18. Zu jener Zeit zog her Sale, der König von Aram, Herren, belagert die Stadtgat und erobert sie. Als her Sale daraufhin beabsichtigte, Jerusalem anzugreifen. 19. Nam König Jehoas von Judah ly hegaben, die sein Vorfahren, die Könige Josaphat, Joram und Ahasja, dem Herrn geweiht hatten, so I sein eigenen y hegaben und als Gold aus den Schatzkammern des Tempels des Herrn und des Königlichen Palasts. Die Santa König her Sale von Aram, woraufhin her Sale seinen Angriff auf Jerusalem einstellt. 20. Die weiteren Taten des Jehoas und als, was er vollbracht, sind im Buch der Chronik der Könige von Juda verzeichnet. 21. Sein eigenen Diener jedoch verschworen sich gegen ihn und ermordeten Jehoas im Haus Milo, auf dem Weg nach Silla. 22. Konkret waren es sein Diener Josachar, der Sohn des Shimit, und Josabad, der Sohn des Skoma, die in Toten. A word bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben und sein Sohn Amasja word sein Nachfolger als König.